Frankreichs Präsidentenmonarchie ist um ein Ritual reicher, die Demokratie dadurch aber längst nicht effizienter geworden. Natürlich war es ein Anachronismus, dass sich der Präsident nicht mündlich an die beiden Volksvertretungen wenden durfte. Diese aus der Zeit der Dritten Republik stammende Regelung ging auf einen Streit von Adolphe Thiers mit dem mehrheitlich von Monarchisten besetzten Parlament in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts zurück. Die Royalisten wollten eigentlich den König wieder installieren. Die Geschichte hat sie eines Besseren belehrt und Präsident Sarkozy endlich in der 5. Republik Konsequenzen gezogen, allerdings halbherzig. Es ist verständlich, dass Grüne und Kommunisten sich nicht zu Klakören des Sonnenkönigs Sarkozy herabstufen lassen wollten und die Veranstaltung boykottierten. Diese Haltung war konsequent, konsequenter zumindest als die der Sozialisten, die andächtig lauschten, aber die Debatte mieden und die Chance verspielten, der Opposition eine mächtige Stimme zu verschaffen, selbst wenn diese ohne Anwesenheit des Präsidenten erschallt. Denn das Paradoxe an der Verfassungsänderung ist, dass der Präsident zu den Volksvertretern redet, aber nicht Rede und Antwort steht, sprich an der anschließenden Debatte nicht teilnimmt. Dieser Pflicht muss auch künftig immer noch der Premierminister nachkommen, den Sarkozy immer mehr zu einem Statisten degradiert. Weshalb Hunderttausende Euro für einen feierlichen Akt ausgeben, der nur der Sarko-Show dient? Allein die Ankündigung der Verschwendung von Staatsgeldern, ein Ende bereiten zu wollen, wirkt dadurch wie ein Hohn. Diese Rede hätte Sarkozy auch im Fernsehen halten können. Inhaltlich brachte sie auch keine großen neuen Erkenntnisse. Weiter wie bisher, Reformkurs steuern, Investitionen fördern, Steuern nicht erhöhen, aber eine CO2-Steuer einführen und auf keinen Fall Austeritätspolitik, denn die führt angeblich nicht zum Erfolg. Die Wahrheit ist, sie wäre unpopulär. 140 Milliarden Euro beträgt das öffentliche Defizit voraussichtlich in diesem Jahr, mehr als doppelt so viel wie die Maastrichter Stabilitätskriterien erlauben. Allein mit einer Staatsanleihe jetzt Zukunftsinvestitionen finanzieren zu wollen, wird die Schieflage nicht richten. Sarkozy hat recht, wenn er ohne Tabus reformieren will, auch an die Heraufsetzung des Rentenalters von derzeit 60 Jahren denkt. Gleichzeitig verspricht er aber auch Maßnahmen gegen soziale Ausgrenzung und will es allen recht machen, fast allen jedenfalls. Natürlich brauchen Reformen Zeit, Wirkung zu entfalten. Die Krise hat die Herkulesaufgabe, Frankreich auf Reformkurs zu trimmen, erschwert. Aber die Krise birgt auch die Chance, lang aufgeschobene Probleme endlich anzugehen. Um das zu verkünden und zu erklären, dass es demnächst in Frankreich ein Burka-Verbot in der Öffentlichkeit geben sollte, hätte es nicht des historischen Rahmens von Versailles und der Verfassungsänderung bedurft.